Hola, willkommen. Es ist kurz nach 8 und nach No Pop Magazin für Grenzmusik mit Eike Stoltenburg beginnt hier die Ausgabe Nummer 22 von Mixtape mit Mercedes Herrada. Ich freue mich wieder auf 2 Stunden spanischen Punk, Rock und Metal mit dir. Schön, dass du dich für Mixtape in OS Radio 104,8 entschieden hast. Wenn du wissen möchtest, was in Spanien so in der Punk-, Rock- und Metal-Szene läuft, dann bist du hier richtig. Wie immer mit einer großen Menge an neuen Songs, die ich in der Posteingang von Mixtape die letzten paar Wochen gesammelt habe. Dazu habe ich eine Auswahl an etwas ältere Lieder. Damit ist mein Wunsch auf jeden Fall, dass du 2 Stunden mit viel Abwechslung Spaß hast. Lieder auf Spanisch, Baskisch, Galicisch oder Englisch. Ab jetzt könnt ihr auf der Facebook-Seite der Sendung Mixtape Mercedes Herrada die Playlist sehen. Von dort habt ihr auch Zugang zu der Facebook-Seite der Bands. Wir starten mit einem Lied, original von Petula Clark. Von 1964, ungecovert 2000 von der Band aus Vigo, Galicien, die Band mit einer super Frontfrau, Silvia Superstar, The Killer Barbies Downtown. When you're alone, life is making you lonely, you can always go downtown. When you get worries, all the nerves in the hurry seems to help, I know. Downtown. Just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalks where the neon signs are pretty. How can you lose? The lights are much brighter there. You can forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown. This will be great when you're downtown. Let the problems around you that a movie shows. Downtown. Maybe you know some little places to go to where they never close. Downtown. Just listen to the rhythm of a gentle bossa nova. You'll be dancing with them too before the night is over. Happy again. Necesitaba hoy quizás te escriba una canción, ya ves que solo bebo si traes tú la botella. Navego otra velocidad que tú, un paso más y nos mojamos los pies, tú en tu playa y yo en mi popa, un día tormentas, otro bomba. Se va el sol y nos quedamos tú y yo. Boca abajo, otra vez le damos la espalda a la estrella polar. a ninguna costa. Las olas te arrastran a otra dirección y ahora bebo solo y me bebo tu copa. Vi mi reflejo hundido en aquel lugar donde le brillan los ojos a la oscuridad. Volqué y caí con todo al fondo del río. Y si allá hay sirenas, que se vayan. Se va el sol y nos quedamos tú y yo. Boca abajo, otra vez le damos la espalda a la estrella polar. Se va el sol. In der Dunkelheit, Los Sex aus Madrid. Die Band gibt es seit 2016 und nach vielen Konzerten ein EP 2017, ein LP 2018 und nach einem sehr erfolgreichen Besuch im Studio im September 2020 kam als Ergebnis unter anderem diese zweite Single, die wir gehört haben. Wir hören gleich Usuales, eine baskische Hardrock-Band mit Debutalbum. Davon hören wir hier im Mixtape Algo que contar. We'll be right back. Zirkus, eine Band aus Barcelona, die gerade ein EP Stolen Sunshine veröffentlicht hat. Ihre Songs reichen vom klassischen Rock'n'Roll bis zum englischen Rock der 90er Jahre mit psychedelischen ungarischen Anklängen. Verpackt in eine warme, sonnige, festliche Atmosphäre mit dem Geruch des Meeres und der Luftfeuchtigkeit, so wie Barcelona ist. Das ist Mixtape mit Mercedes Herrada im OS Radio 104,8. Es geht weiter mit Pura Pose. Mit ersten Single Las Calles und dann auch mit neuen Single Reina Roja mit dem Song El Sigue Luchando hier in Mixtape. Me permito enloquecer y este día Nach so vielen Neuigkeiten habe ich einen meinen Klassiker rausgeholt. Es geht um eine Band aus Zaragoza, aktiv seit 1984. Sie machen, was in Spanien Rock Urbano nennen, Urban Rock. Wir hören aus den 90ern das Lied Carpintero de Condenas. Desde la oscuridad del ruido, robando tiempo sin mirar atrás, vive sin saber que vive. Abismo, neue Single von Estirga aus Alicante. Es geht weiter hier in Mixtape mit Mercedes Herrada mit Gute Laune beim nächsten Musikblock mit The Locos, Lendakaris Muertos und Tescarayas. No protesto por si la cago. No vayan a pensar que solo soy un vago. Si mi familia me quiere ver, ya colgué fotos en la pared. Y grito la sin conservantes ni edulcorantes. Tragamos los que somos currantes. Con la crisis, contrato limosna. Aumenta beneficios siempre a nuestra costa. Tanto cortar el seguro social. Me moriré antes de enfermar. Y si me explotan, sonrisa profiden. Les cantaré cuanto más por culo me den. Ni mis estudios, ni mi preparación me librarán de esta puta explotación. America es América. nuestra educación. Violencia gratuita, lágrimas de dolor. Pero tranquilos, hay algo que os quiero decir. Vosotros seréis los primeros en morir. Hoy quiero ser libre, disparando el campanazo con la televisión. Hoy quiero ser libre, con esta violencia que este mundo me enseñó. Hoy quiero sentirme como un yanqui prepotente de la televisión. Hoy quiero vivirlo, disparando odio y vaciando el cargador. América, es América. Wie ich bereits am Anfang der Sendung erzählt habe, ihr könnt die Playlist auf Facebook finden und so auf die Bands einfacher zu kommen. Unter Mixtape Mercedes Herrada. Wenn es dir gefällt, folgt die Sendung und teile auch gerne die Musik der Bands. Es geht weiter mit noch zwei neuen Singles. Hardcore Punk aus Asturias von den Veteranen Escuela de Odio und die lustige Noxo aus Galizien aus dem ersten EP Apokalypsis. We'll be right back. poetas e galegos. Machendosos, dos antergos. Somos como os corvos negros. Mensaxeiro do goberno. Mercenarios da tintura, funcionarios con perdón. Zarralleiros da locura, cafeadores da razón. Embruxados por a terra, namorados dos nordés. Lucidores da injusticia, e pregoeiro no que ven. Somos los porcos bandereteiros, tras los chanchables e bravos guerreiros. Somos los porcos bandereteiros, la unha amizade, perversa e jaiteiros. Somos bestas emigradas, vencilleiros das areiras, os setores das cadellas, insumisos regetón. Somos lume do inferno, que iso queima os cabróns. Mariñeiros encallados nunha neva de paixón. Lume fascos da quemada que iluminan o noso lar. Verme negro que apodece a incultura e a maldad. Somos los porcos bandereteiros, tras los chencheles de bravos guerreiros. Somos los porcos bandereteiros, salud, amistad, cerveza y jaiteiros. Pensamento, insurgentes do orvallo, polvoretas do maligno, os parrulos de Satanás, a lareira na que arden as morriñas do lembrar, as fervenzas e os ríos, o salitre no son mar, treboadas que enfeitizan eses ollos, o chorar, unha polerpa da agua fría, que para a fiesta ven chegar. Somos los porcos bandereteiros, tras los chencheles y bravos guerreiros. Somos los porcos bandereteiros, saúd amistades, cerveza y jaiteiros. ¡Chepón! Das ist Mixtape in OS Radio. Oh yeah.

queremos todos un poco más. Perdedores de cuclillas en el sótano del paraíso, harto de actuar como el espectador. Ven aquí, que rompe el telón con el ruido. Ven aquí, bailar y sudar con el ruido. Ven aquí, con cierta pasión por el ruido. Ich bin Mercedes Herrada und hier startet die zweite Hälfte von Mixtape mit weiteren Neuigkeiten aus der Punk-, Rock- und Metal-Szene aus Spanien. Wir fangen an mit Zenobia aus La Rioja und das Lied El Último Bastión aus dem neuesten Album. Pero no, para ellos no habrá cual. Mixtape in OS Radio. Band Rodeo aus Baskenland mit Erio. Die Musik von dieser Band könnt ihr auch über Rodeo Desert Bandcamp.com finden. Wir hören jetzt Reptile mit El Favorito aus ihrem Album Ruido Orgánico, das im Juni erscheinen wird. We'll be right back. Hallo Leute, wir sind Ansar und möchten einen Gruß an alle Hörer vom OS Radio senden. Vielen Dank, Josep, Frontmann von Ansar aus Barcelona, die nach einer langen Pause zurück in der Szene sind mit neuen Single Silenciados. Und sie haben mir schon erzählt, dass sie bereits den zweiten Single fertig haben. Und wir müssen ein bisschen warten bis Juni. Und ich freue mich schon darauf. Ich habe wieder zwei Klassiker hier rausgesucht und gefunden. Wir hören gleich Barry Charak hier mit Tim McElrath von Rise Against. Gleich danach reisen wir in der Zeit bis 1999, ja, in dem die Band aus Madrid Dover das Album Late at Night veröffentlicht hatte. Yeah.

cause I'm never far enough. Down now, you can't say goodbye. Get out of the car. You won't get rid of me so fast. And put up your hands. It's not my fault either. The summer's not a winter. It's your whole life. In OS Radio. Donde 51 grados, 51 Grad, so heißt die Alternative Rock Band aus Madrid, die wir gerade gehört haben, mit En La Piel, vierte Single von 5 aus dem neuen EP. Diese und alle Lieder von heute kannst du auf der Playlist auf Facebook finden unter Mixtape Mercedes Herrada. Dort werde ich übrigens, sobald es geht, den Link zum Podcast teilen, wo du diese Sendung nachträglich hören kannst. Und warum nicht? Auch wenn es dir gefällt, auch gerne bitte. Ich freue mich, wenn du es auch weiter teilst. Wir machen mit einem Musikblock weiter mit Las Sex Pierce, La Excavadora und Mala Reputación unter anderem. Viel Spaß! No vuelvo a vivir, me prometo que no vuelvo a vivir. No vuelvo a vivir, me repito que no vuelvo a vivir. Algo 100% en mis venas tiene el poder para bien, para mal. ¿Qué tomé? No lo sé, me da igual. Descomposición, me destilo, deshidratación, desesperación, me desquicio, deshidratación. No vuelvo a beber, me prometo que no vuelvo a beber. No vuelvo a beber, me repito que no vuelvo a beber. No sé quién es quién y mis penas quieren volver para bien, para mal. ¿Dónde estoy? No lo sé, me da igual. Descomposición, me destilo, deshidratación, desesperación, me desquicio, deshidratación. Oh, Das ist Mixtape mit Mercedes Errada im OS Radio 104,8. Hello everyone out there, this is Erizo from Spain. We hope you all enjoy our brand new songs on Mixtape. Con lo que pides, Gracias, danke Erizo aus Zaragoza für euren Gruß an Mixtape. Wir haben noch ein bisschen Zeit und ich möchte euch den neuen Single der Band Pleura vorstellen. Sie singen in Baskisch und das, was wir gleich hören, kommt aus dem neuen Album. Wir hatten schon mal in Mixtape andere Songs von diesem letzten und ersten Debutalbum, erste Arbeit von dieser Band. Hören wir gleich Anistasunez Sorce. Auf jeden Fall. Wir sagen in Spanien, seither hat es viel geregnet. Das war Barón Rojo aus dem Jahr 1985 mit Bricktoben. Wir hören noch zwei Lieder bis 22 Uhr. Ich will mich aber jetzt verabschieden. Tausend Dank, dass du da bist und die Sendung hörst. Ich hoffe, du hast neue Musik für dich entdeckt und Spaß gehabt beim Zuhören. In 4 Wochen, also am 26. Juni, bin ich wieder da mit mehr Bands aus Spanien. Schau mal für mehr Info auf der Facebook-Seite Mixtape Mercedes Herrada. In weniger Tagen wird auch dort den Link von dem Podcast geteilt. Genieß den Samstagabend. Wir hören noch die Band Pulso mit El Lobo und Sayagoid mit Sushi. Saludos de Mercedes Herrada, buenas noches und bis zur nächsten Sendung. We'll be right back. Gorian, riugazte giruntza beratu